8. Sieg, Niederlage und Verfolgung. Es wurde viel Blut vergossen. Man, ja, keines Fakta ist. Atrox, keines Fakta ist. Viel Blut und Wunden kosten. Multo sanguinea vulnerbus dare. Multo sanguine ac vulnerbus dare. Große Opferkosten. Manio detrimento constare. Multorum morte constare. Den Heldentod sterben. Egregia morte defunci. Forte deponiantem cadre. Einige Verluste erleiden. Non nullus ex suis amitre. Jemanden besiegen, ihm Verluste beibringen. Cladem in ferre aliqui. Sich ohne Verluste zurückziehen. Suos in columis reducere. Ohne Blutvergießen siegen. Sine ullo vulnere victoria potiri. Sich durchschlagen. Ferro viam sibi patefacere. Seinen Platz, seine Stellung verlassen müssen. Gradu de moveri. Loco de pelli. Nicht zum Weichen zu bringen sein. Statu non moveri. Nihil commoveri. Den Kürzeren ziehen. Unterlegen sein. Inferiorem esse. Inferiorem discedere. Der Gegensatz dazu. Überlegen sein. Superiorem discedere. Überlegen abziehen, so heißt es eigentlich. Schläge kriegen. Vapulare. Schlag auf Schlag. Continuatis ictibus. Bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Occidione occidi. Ad internationem deliri. Befehl zum Rückzug geben. Signum receptui dare. sich Schritt für Schritt zurückziehen. Gradum sens im Referre. Gradum sens im Referre. Pedem Referre. Völlig geschlagen werden. Fundi fugarique. In fugam verti. Sich zur Flucht bereit machen. Fugam parare. Fugam comparare. An Flucht denken. Die Flucht planen. Fugam quaerere. Consilium fuga capere. Fliegen. In fugam se convertere. In fugam se conicere. Die Flucht ergreifen. Fugam capessere. Tergo vertere. Sich durch Flucht retten wollen. Fuga salutem petere. Fuga semandare. Sich durch die Flucht retten. Fuga salutem aripischi. In die Flucht jagen. In fugam conicere. In fugam dare. Hals über Kopf auseinander stieben. In praecipitem fugam effundi. Wilde Flucht. Fuga effusa. Zu fliehen aufhören. Fuga desistere. Die Fliehenden in seine Reihen aufnehmen. Fugientes ex fuga ex Cypre. Equitatu hosta, den fliehenden Feind mit der Reiterei verfolgen. Equitatu. Hostes fugientes consectari. Equitatu hostes fugientes persequi. Unmittelbar die Verfolgung aufnehmen. Hosti evestigio instare. Hosti evestigio instare. Die Verfolgung einstellen. In sequen, du absistere. Sinnloses Blutvergießen vermeiden. Non abuti militum sanguine. Sich durch eine Schnelligkeit der Verfolgung entziehen. Celeritate periculum effugere. Sieg, Sieg schreien. Victoriam conclamare. Jemanden den Sieg entreißen. Victoriam aliqui extorcere.